Bitte schon. Hallo, guten Tag. Atidis ist mein Name. Ich bin der diensthabende Arzt heute. Ich kümmere mich um Sie. Wie heißen Sie? Ja, hallo, Herr Doktor, guten Abend. Mein Name ist Frau Sabrina Kurvenstein. Kurvenstein. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname für mich langsam buchstabieren? Sabrina ist Sigrid Anton Bertha, Richard Ida, Nordpol Anton. Das ist mein Vorname und Kurvenstein ist mein Nachname. Kurve wie die Kurve, KURVEN, Stein wie Stein, STEIN. Okay, Kurvenstein, so sage ich richtig, oder? Das ist ja Okay. wunderbar. Bevor wir über Ihre Beschwerden sprechen, so würde ich gerne einfache allgemeine Fragen über Sie fragen. Frau Kurvenstein, wie alt sind Sie? Ich bin 63 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren mit Geburtsdatum? 15. April 1969. Wie groß sind Sie, Frau Kuberstein? Oh je, ich glaube, ich bin auch etwas kleiner geworden. Ich war zuletzt 1,69 Meter. Und Sie wollen wahrscheinlich jetzt auch mein Gewicht auch noch wissen, Gerne. ne? Und ich habe etwas zugenommen. Ich glaube, ich wiege jetzt im Moment so 72 Kilo. 72 Kilo. Okay. Was führt Sie zu uns heute? Ach, Herr Doktor, Sie glauben gar nicht, was mir alles zugestoßen ist. Also, lassen Sie mich mal erzählen. Ich war vor ungefähr 2 Wochen in Österreich im Urlaub. Und da hatte ich plötzlich Schmerzen und so Brennen im Rücken. Und zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, aber das hat zugenommen. Und seitdem ich jetzt hier bin, seit gestern, merke ich auch so einen Juckreiz am Rücken und es strahlt so zum Bauch aus. Okay, dann vor 2 Wochen waren Sie in Österreich und dann haben Sie da bemerkt, dass Sie Beim Skifahren. im Rücken brennende Schmerzen haben und zwischendurch haben sich Ihre Beschwerden zugenommen und seit gestern strahlen die Ihre Schmerzen aus Baum. Ist das richtig? Also Richtung meinem Bauch aus, ja, richtig. Und ich habe einen starken Juckreiz bekommen, also Schmerzen, brennende Schmerzen und starke Juckreiz. Und wo ist die genau Ihre Schmerzen? Schmerz so in die rechte Seite oder linke Seite? Es ist auf der linken Seite, es strahlt vom Rücken, von der Wirbelsäule bis rüber zum Bauch und in die Leiste ein bisschen. Sind Ihre Schmerzen plötzlich angefangen oder langsam angefangen? Die haben also langsam angefangen, aber das hat sich relativ schnell jetzt verschlimmert, dass jetzt innerhalb von 2 Tagen ist es richtig schlimm geworden. Ich konnte nachts nicht schlafen und daher bin ich jetzt heute bei Ihnen. Okay. Und können Sie sich daran erinnern, so gibt es einen Auslöser für Ihre Schmerzen? So, was ist vor 2 Wochen da passiert? So, haben Sie einen Unfall gehabt oder etwas anderes? Wir waren im Skiurlaub und zuerst habe ich gedacht, das sind Rückenschmerzen. Das ging auch relativ schnell wieder weg. Da war dann gar nichts. Das war bis gestern oder vorgestern eigentlich ganz okay. Und seit, wie gesagt, 2 Tagen haben die wieder extrem und sehr schnell zugenommen. Und ich habe heute Morgen so kleine rote Punkte bemerkt auf der Haut. Die kleinen roten Punkte sind überall oder nur im Bereich von Schmerzen? Also dort, wo es wehtut, ne? Vom Rücken bis ein Gürtel zum Bauch und genau in diesem Bereich. Und ich habe das Gefühl, diese Punkte, die nehmen auch zu. Das hat einen starken Juckreiz. Und ja, das wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Okay. Und dafür haben Sie etwas eingenommen für Ihre Schmerzen als Medikamente zum Beispiel? Ich habe gestern Abend Diclac eingenommen. Das hat nur ganz wenig geholfen. Aber heute habe ich jetzt noch nichts eingenommen, weil ich zu Ihnen kommen wollte. Meine letzte Frage über Ihre Schmerzen. So, gibt es eine bestimmte zum Beispiel Bewegung oder etwas anderes, wenn Sie das machen? Egal wie ich mich bewege oder sitze, es brennt, es ist schlimm. Okay, verstehe ich. Haben Sie Fieber, Frau Kuberstein? Fieber? Nein, Fieber habe ich nicht. Wie ist Ihr Appetit? Oh, der ist eigentlich ganz gut. Da kann ich mich, der ist manchmal sogar zu gut. Da kann ich mich nicht beklagen. Über Ihr Verdauungssystem, so haben Sie etwas unauffällig bemerkt? So Durchfall, Erbrechen, Verstopfung, etwas anderes? Also, nein. Also wie gesagt, wir waren im Urlaub. Das war sehr schön. Es hat auch alles gut geklappt. Aber solche Symptome oder Beschwerden, wie Sie jetzt sagen, habe ich nicht gehabt, nein. Okay, und ist denn etwas auch während oder mit Ihrem Stuhlgang oder Wasserlassen aufgefallen? Nein, war alles in Ordnung. Ich kann nur sagen, dass halt die letzten Wochen sehr stressig bei uns waren. Wir haben einen kleinen Umzug vorher gehabt. Und aber jetzt mit dem Urlaub war das wieder etwas besser. Okay. Okay. Ich würde gerne über Ihre Vorerkrankungen ein paar Fragen stellen. So, haben Sie eine chronische, wichtige Erkrankung, so zum Beispiel Zuckerkrankheit oder Hochblutdruck oder so? Glücklicherweise waren meine Blutwerte bisher immer ganz gut. Mein Doktor meinte, ich habe keinen Zucker. Aber ich habe seit 4-5 Jahren hohen Blutdruck und nehme deswegen auch Medikamente. Seit 4-5 Jahren? Ja. Was nehmen Sie dafür ein? Wie heißt denn das? Candesartan, glaube ich. Das sind 16 Milligramm. 60 oder 16? 16. Ist Ihnen eine OP bekannt vor Ihrem Vorgeschichte in Ihrem Leben? Eine Operation? Ja, eine Eingriff. Ja, ich hatte schon mehrere kleinere Operationen. Ich hatte vor 10 Jahren ungefähr Schmerzen im Bauch und es hat sich als eine Gallenblasenentzündung herausgestellt. Die musste auch operiert werden. Ich habe dann als Kind hat man mir die Mandeln entfernt. Und ich bin mal beim Skifahren vor vielen Jahren mal hingefallen und hatte mir den Mittelfußknochen auf der rechten Seite gebrochen. Und das musste auch operiert werden, ja. Und wann war es genau? Vor 10 Jahren? Der Unfall vor 7 Jahren ungefähr. 7 Jahren. Und über den Unfall, so, Sie haben schon das gesagt, vor 7 Jahren haben Sie einen kleinen Schneeunfall gehabt und außerdem haben Sie eine andere oder weitere Unfall? Nee, das reicht, oder? Ja, Gott sei Dank. Ja, mein Gynäkologe meint, vielleicht muss man noch an der Gebärmutter operieren, da sind Myome, die sich auch vergrößern. Aber ich finde da jetzt erstmal keine Operation. Ja, richtig. Und über Ihre gynäkologische Anamnese. So, Sie sind schon 63 Jahre alt, aber haben Sie noch mal Ihre so Meine bitte? Meine? Periode? Haben Sie noch mal Ihre Nein, Periode, glauben oder? Sie nicht, ich bin schon 63. Also so mit Anfang 50 ist bei mir die Menopause eingetreten. Am Anfang hatte ich viele Symptome, aber seit 6, 7 Jahren ist alles okay. Haben Sie Kinder, Frau Kuberstein? Ja, ich habe 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Sind Sie gesund? Oh ja, glücklicherweise haben sie keine Erkrankung mehr. Und haben Sie Ihre Kinder mit der Normalgeburt gehabt oder mit Mein Sohn musste mit Kaiserschnitt geboren werden oder und meine Tochter war eine Normalgeburt. Und der Kaiserschnitt war ganz komplikationslos, oder? Ja, es gab keine Komplikation, war alles gut. Und für Ihre andere OP, so, gab es keine Komplikation oder mussten Sie stationär bleiben? Nein, da, also mit den Operationen war alles okay. Okay, verstehe ich schon. Mit wem wohnen Sie? Bitte? Mit wem wohnen Sie? Mit Ihrem Partner oder Ihrem Ehemann oder mit Ach so, Ihren ja. Kindern? Bin verheiratet, das ist eine sehr ungewohnte Frage. Ich bin jetzt etwas überrascht, aber ja, nee, ich wohne mit meinem Mann, ich bin verheiratet und wir wohnen. Nee, ich habe nur gemeint, so vielleicht wohnen Sie noch mal mit Ihrem Kind, also deswegen wollte ich nicht meine Frage in einen engen Raum Wir haben ja stellen. ein eigenes Leben. Nein. Deswegen habe ich so gefragt. Ja. Haben Sie Geschwister, Frau Kuhlstein? Ich habe eine jüngere Schwester, ja. Ist sie gesund? Soweit ich weiß, ja. Okay. Und leben Ihre Eltern noch immer? Nee, leider nicht. Die sind verstorben, ja. Ah, meine Beileid. Und wissen Sie, woran sind Sie gestorben? Also meine Mutter hatte einen Schlaganfall und hat es leider nicht überlebt. Und wenige Jahre später ist dann mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben. Können Sie daran erinnern, wie alt waren Sie, als Sie, Ich oder meine Eltern? Ihre Eltern, als Sie gestorben sind? Also mein Vater war circa 80 Jahre alt und meine Mutter 75. 70 Jahre alt. Okay. Und kommen wir fast Ende. So, ich muss nur ein paar andere Fragen stellen. So, erstmal, so, Sie haben schon das gesagt, dass Sie für Ihre Hochblutdruck eine Medikamente benutzen und für Ihre Schmerzen haben Sie schon eine Schmerzmittel eingenommen. Und nehmen Sie eine weitere oder weitere Medikamente ein, regelmäßig oder bei Bedarf? Ich nehme noch ein paar Vitaminpräparate ein, aber ansonsten keine anderen Tabletten. Okay, sind Sie durchgeimpft oder geboostert mit der Corona? Ja, das habe ich alles gemacht. Also ich bin geboostert. Meine regulären Impfungen sind auch immer regelmäßig von meinem Hausarzt kontrolliert worden. Da sind die auch aufgefrischt. Das ist ja toll. Ja, da bin ich auch dahinter. Also das ist, finde ich, sehr wichtig, ja. Richtig so. Okay, ja, bisher bin ich mit meinen Fragen durch. Möchten Sie etwas anderes oder hinzufügen? Was, Vielleicht dann, habe ich etwas vergessen. was meinen Sie, was es jetzt ist, diese Schmerzen? So, Frau Kuhnstein, so, wir sind ganz Anfang eigentlich so. Ich weiß, dass ich viele Fragen gestellt habe, aber ich muss erstmal Ihnen so körperlich untersuchen. Dann muss ich Blut abnehmen. Dann muss ich dir mit meinem Oberarzt darüber sprechen. Dann kommen wir Ihnen mit einer Diagnose und mit den weiteren Lösungen. Okay. Aber machen Also Sie gar keine. Wie bitte? ich kann Ihnen gerne die Stelle mal zeigen, wie es aussieht. Ja, sehr gerne. So, Ja. während ich meine Untersuchung mache, so, oder während ich Ihnen untersuche, so sehe ich auf jeden Fall die Stelle und diesen Bereich. Ja, also es juckt sehr stark. Schauen Sie mal hier. Das ist sehr rot, das ist bläschenartig und nimmt immer zu. Okay, danke schön. Vielen, vielen Dank. Okay. Wenn ich etwas vergessen habe, so kann meine Ich Kollegin gerne wäre hinzufügen. froh und dankbar, wenn Sie mir einfach helfen können, die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Das Okay, können vielen wir Dank. gerne machen. Danke. Okay, haben vielleicht die anderen Kolleginnen oder Kolleginnen noch Fragen? Während der Kollege jetzt sein Gespräch vorbereitet. Das ging jetzt relativ schnell. Keine Fragen, sehr gut. Okay. Und Herr Doktor, sind Sie soweit? Nicht noch, ja, machen wir. Okay, dann machen Sie mal Ihre Übergabe. Okay. So, hallo, guten Tag, meine Oberarzt. Ich habe heute eine Patient von ja, Ambulanzstation so aufgenommen. Darf ich Sie Ihnen vorstellen? Ja, gerne, Kollege Atici, dann schießen Sie mal los. Okay. Sabina Kuberstein ist unsere Patientin, 63 Jahre alt und ein bisschen Übergewicht. Und sie stellt sich wegen vor 2 Wochen brennende Schmerzen in ihrer linken Seite Rücken. Und diese Schmerzen strahlen seit gestern aus ihrem Bauch. Und dann hat sie auch da bemerkt, dass Nein, die Strahlen von Rücken ventral aus. ventral aus. Okay. Und sie hat das auch ja gleichzeitig Juckreiz bemerkt. Und sie hat das gesagt, ihre Schmerzen so seien langsam aufgetreten, aber ziemlich schneller verschlimmert. Und zum Beispiel gestern Abend könnte sie nicht mehr schlafen wegen ihrer Schmerzen. Gestern Abend hat sie dafür eine Diclac-Tablette eingenommen, aber hat sie das schon gesagt, dass diese Medikamente ihr nur wenig geholfen habe. Ja, okay. Und sie hat das auch das gesagt, letzte Woche war ihr sehr stressig wegen einem Umzug und außerdem leidet sie an Hochblutdruck seit 4, 5 Jahren und dafür nimmt sie Candesartan 60 Milligramm ein. Nein, wie viel? 16. 16, ja, 16. 16 Milligramm, okay, ja. Ich habe 16 geschrieben, aber 16 Milligramm ein. Und außerdem, ihre Vegetativanamnese war unauffällig und sie ist schon in ihrem Menopause. Anfang 50 hat sie das schon gesagt, dass sie ihre Menopause gehabt hat. Sie hat eine Tochter und einen Sohn. Und sie hat einen Sohn. Sie hat ihren Sohn mit Kaiserschnitt gekriegt, aber die Kaiserschnitt und die OP war ganz komplikationslos. Und vor 10 Jahren hat sie eine Gallenblasenentzündung, deswegen so hat sie eine OP. Und als Kind ist ja ihre Mandel entfernt worden. Und vor 7 Jahren hat sie eine OP mit ihrem Mittelfußknochen, aber alle OP An ihrem Mittelfußknochen. an ihrem Mittelfußknochen. Okay. Aber alle OP waren komplikationslos. Eine OP ist Alle OPs, okay. Alle OPs Oder waren. alle Operationen. Ja. Okay. Nicht OP, okay. Alle Operationen waren so komplikationslos. Sie nimmt keine andere Medikamente regelmäßig ein, nur manchmal Vitamintablette. Und sie ist geboostert und sie lässt sich regelmäßig ihre impfen lassen. Impfen. Und ihre Familienanamnese ist auch ja ein bisschen auffällig, weil ihre Mutter und ihr Vater wegen der Gefäßprobleme gestorben ist. So, seine Mutter, wie bitte? Weil ihre Eltern an Gefäßproblemen verstorben sind. Verstorben sind. Der Vater ist verstorben, aber ist verstorben oder wenn zusammen, sind verstorben. Ne? Aber über ihre Schmerzen, sie hat das schon berichtet, ihre Schmerzen haben so eine Güte mäßig. Und da hat sie auch heute Morgen so kleine rote Punkte mit den Bläschen bemerkt. So, das ist ja unsere Patientin. Und ich Ja, was ist? verdachte gerade auf die Herpes Zoster. Ja, das würde passen von der Beschreibung von der Klinik. Sehr gut. Wie heißen diese Schmerzen, die im Rahmen von Herpes Zoster auftreten? Wie nennt man es? Diese brennenden Schmerzen. Zosterneuralgie. Oder dann gibt es ja auch noch, dass wenn die Gürtelrose abheilt, das dauert ja so circa eine Woche, 10 Tage, dass aber Patienten trotzdem noch brennende Schmerzen an diesen Dermatomen, sagt man ja dazu, haben. Wie heißen diese Schmerzen? Post-Zoster-Neuralgie. Okay, Post-Zoster. Und es gibt ja jetzt eine Impfung, die man dagegen geben kann, gegen diese Post-Zoster-Neuralgie. Das wird für Personen ab 60 Jahren empfohlen. Das sind zwei Impfungen als Grundimmunisierung und das ist jetzt relativ neu. Ja, ich habe es erstmal hier gehört. Ja, genau. Deswegen sage ich das, dass Sie da auch nochmal nachgucken. Das nennt sich dann eine Zoster. Oder wenigstens Post-Zoster-Neuralgie-Punkt. Aber sehr gut, ja, das stimmt. Im Moment sind auch sehr viele Patienten bei mir in der Praxis, die kommen oft mit Gürtelrose. Und das ist gürtelförmig, meistens am Rücken oder am Bauch. Manche haben das hier vorne an der Brust. Und der Verlauf kann manchmal sehr kompliziert und sehr schwierig sein oder auch sehr schwerwiegend sein, ja, mit Brennen, mit Schmerzen, mit großen Blasen und deswegen muss man da auch mit sehr starken Schmerzmedikamenten arbeiten. Was würden Sie empfehlen? Wie sieht die Therapie bei Herpes Zoster aus? Oh, ich erinnere mich nicht mehr. Ich Okay, erinnere mich nicht daran wo gerade. sind die erfahrenen Fachärzte, Internisten, Hautärzte? Wer ist dabei heute? So, wir haben insgesamt 16 Ärzte und Ärztinnen. Wer kann dem Kollegen helfen? Aciclovir, wenn Ah, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Also ein Antivirostatikum, jawohl. Können Sie auch die Dosierung sagen? Wie viel? weiß nicht. Echt? Okay. Wer weiß es? Keiner? Also es gibt die Möglichkeit, Aciclovir 800 Milligramm fünfmal am Tag. Das muss man regelmäßig nehmen. Das ist gegen das Virus. Dann gibt es dieses Biruvidin, glaube ich, das ist das Zostex. Da nimmt man nur eine Tablette am Tag. Das wäre gegen den Zoster. Man muss nicht, aber man kann. Wenn man das frühzeitig in den ersten ein, zwei Tagen gibt, dann ist es sehr sinnvoll. Da hat ein Kollege hingeschrieben, Gabapentin. Warum Gabapentin? Dr. Atiji? Warum Gabapentin ist gibt man auch Gabapentin? eine so Schmerzen gegen, so, es ist gegen Neuralgie eigentlich so. Und es ist Genau, eine das ist starke ein sehr so Medikament gegen, Schmerzmittel, also gegen Neuralgie. neuralgische Schmerzen. Genau. Wo gibt man das noch? Bei welchen neurologischen Schmerzen gibt man Gabapentin noch? Bei Diabetikern? Polyneuropathie. Polyneuropathie, okay. Ja, die bekommen oft auch Gabapentin gegen diese neuralgischen Schmerzen. Sehr gut. Was macht man gegen den Juckreiz, gegen die Bläschen? Weiß ich nicht. Wer weiß es? Wer ist dabei? Man schreibt oft eine Salbe auf, eine Creme, die soll diese Bläschen trocknen und auch diesen Juckreiz wegnehmen. Da gibt es verschiedene Medikamente. Eins davon nennt sich Anestesulf. Einfach eine Lotion, eine weiße Lotion. So wie Anästhesie, aber Anestesulf nennt sich das. Wie gesagt, da kann man auch andere Salben oder Creme auch aufschreiben, damit der Juckreiz und diese flüssige Form nachlässt. Und worauf muss man den Patienten hinweisen, wenn man so eine Gürtelrose jetzt festgestellt hat? Worauf muss sie achten, wenn sie ihn mit einem Partner lebt oder mit Kindern zusammen in einer Wohnung sind? Ah, vielleicht war das Name. Können die anderen Kollegen helfen? Ansteckung. Sehr gut. Das heißt, solange die Bläschen wassergefüllt sind und sie immer mit der Hand hinkommt, weil es hier juckt und wehtut, dann ist es ansteckend. Das heißt, man muss die Patienten darauf hinweisen, dass sie immer Hände immer waschen und desinfizieren. Und am besten keinen Körperkontakt, bis die oder solange die Bläschen vorhanden sind. Ja. Sehr gut. Was sind die Differentialdiagnosen zum Abschluss? Woran muss man noch denken, wenn es keine Gürtelrose ist? Ja. Herr Atici, Sie werden heute sehr alleine gelassen. Ihre Kollegen Ja, helfen Ihnen heute nicht so. haben mich betrübt. So. Wo sind die? Jawohl, also sehr gut, jetzt kommt's. Erstens, ein Diskusprolaps, also das kann eine Lumbalgie von der Lendenwirbelsäule sein, klar, oder von der Brustwirbelsäule. Eine Lumbalgie oder Lumboischialgie wegen einem Bandscheibenvorfall oder ein Diskusprolaps, okay? Und FSME, natürlich. Solche neurologischen Beschwerden können eine Borreliose sein. Zum Beispiel jetzt nicht unbedingt FSME, das macht eher eine Hirnhautentzündung, eine Meningitis, Frühsommer Meningoenzephalitis, FSME, aber eher eine Borreliose wahrscheinlich. Muss man auch mal dran denken. Da muss man diesen Borrelientiter im Blut bestimmen, um das festzustellen. Was gibt man denn, wenn es eine Borreliose ist? Welches Medikament? Wo sind die Neurologen? Welches Antibiotikum? Ich helfe mal ein bisschen. Doxycyclin. Doxycyclin, ja. Ja, wer hat das gesagt? Wie heißt die Kollegin? Ja, mein Name ist Mfejev, aber das ist mein Mann Handy, bei meinem Sehr Handy. gut, Frau Michelle, Frau Doktor. Sehr gut, das ist richtig. Ganz toll. Also Doxycyclin. Sehr gut. Herr Dr. Atici schaut nach und guckt, wie die Dosierung von Doxycyclin ist, wenn man eine Borreliose hat. Sehr gut. Weitere Differentialdiagnosen. Woran muss man noch denken? Linksseitige Flankenschmerzen mit Ausstrahlung in die Leiste. Interkostalneuralgie ist richtig. Woran noch? Linke Flanke mit Ausstrahlung. Nephrolithiasis. Sehr gut. Nierensteine. Harnleitersteine. Sehr gut. Was ist noch auf der linken Seite? Welches Organ? letzte Frage und dann lasse ich Sie in Ruhe heute. Linke Flanke, welches Organ ist da? Harnwegsinfektion. Harnwegsinfektion, Pyelonephritis. Pyelonephritis. Was noch? Was ist neben der Niere noch? Oben? In der linken Seite, da gibt es dann Milz. Milz, genau. Also eine Milzproblematik, weswegen auch immer, ein Milzinfarkt, eine Milzentzündung, eine Einblutung in den Milz, eine Milzvergrößerung, eine Splenomegalie, zum Beispiel durch eine Virusinfektion. Wir springen von Punkt zu Punkt. Welche Virusinfektion macht eine Hepatosplenomegalie? Haben viele junge Menschen manchmal. Pneumokokk, oder? Bitte? Pneumokokk. Epstein-Barr-Virus. Epstein-Barr-Virus, EBV. Wie nennt sich das noch? Mononukleose oder pfeiferisches Drüsenfieber. Sehr gut. Letzte Differentialdiagnose noch. Und dann sind wir fertig. Linksseitige Schmerzen mit Ausstrahlung. Zum Teil mit Brennen. Vielleicht wegen dem Eierstock, weil es eine Frau ist. Das ist aber eher im Unterbauch. Und wir sind ja hier relativ oben. Blanke. Ich denke an die Lunge. Zum Beispiel eine atypische Pneumonie, eine Pleuritis, ein Pleuraempyem im Unterlappen. All das kann auch mal solche Symptome machen. Rippenbruch. Rippenbruch, ja, natürlich, stimmt. Sie ist ja Ski gefahren und vielleicht ist sie hingefallen und hat einen Rippenbruch und sie hat es gar nicht gemerkt. Sehr gut. Okay, Herr Atici, vielen Dank. Ich danke auch anderen Kollegen. Ich hoffe, das war soweit in Ordnung und ich war nicht zu streng mit Ihnen.